warmes Schmerzen, das zuerst fast tröstlich ist, tief versteckt in deinem Herzen, fast so schwach, dass du's vergisst. Dann fühlst du die Träume schwinden und den Glauben, der dich treibt. Du versuchst, dich abzufinden, doch die tiefe Sehnsucht bleibt. Und das Herz will in die große Weite, doch es bleibt für immer eingeengt. Und so fügst du dich ins Hoffnungslose, wenn auch alles in dir drängt. Ein neuer Tag bricht an, ein neues banges Warten auf den Lichtblick, das ich nicht erfüllen kann. Ohne Freude ziehen die Stunden, ohne Glück vergeht der Tag. Wieder keinen Halt gefunden, wieder nur die alten Fragen. Jedes Mal schwör ich mir wieder, ich beende diese Qual. Die Trauer drückt mich nieder, jedes Mal. Ruhelos, Tag für Tag, Nacht für Nacht, weglos, wie aus Blei gemacht, wird das jemals. Der Morgen kommt, jeder Schritt nur Quelle sein. Der Morgen geht, keine Rettung abzusehen. Geht das irgendwann vorbei? Und das Herz will in die große Weite, will in die große doch es bleibt für immer eingedämmt. Doch es bleibt für immer eingedämmt. Die Sehnsucht bleibt.